Hello, hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. My selfless friends. Meine selbstlosen Freunde. Who have made what matters to others more important than your own interests. Die Anliegen anderer wichtiger achten als ihre eigenen. You know, it's really incredible how this has been such a beautiful life experience. Es ist wirklich herrlich, was für eine schöne Lebenserfahrung das ist. 1 year we decided to give away what we had so that other people could have a vacation. In einem Jahr beschlossen wir, das, was wir hatten, wegzugeben, damit andere in den Urlaub fahren konnten. You know, so we decided, you know, that family, they can't afford a vacation. Let's just pay them the vacation. Diese Familie konnte sich keinen Urlaub leisten, also entschieden wir, ihnen den Urlaub zu bezahlen. And then we also paid the vacation for another couple. Am Ende zahlten wir noch den Urlaub eines anderen Ehepaares. So, we would have been nice to have a great vacation for ourselves. Es wäre schön gewesen, selbst in den Urlaub zu fahren. But we literally decided to make the interests of others more important. Aber wir entschieden, die Belange anderer wichtiger zu erachten. That year, without that person knowing what we did. In demselben Jahr kam eine Person, die nichts von alledem wusste. A person came to us and paid a vacation for Debbie, Daniel, Christopher and me, very expensive vacation. Und bezahlte Debbie, Daniel, Christopher und mir einen wirklich teuren Urlaub. Now we didn't pay vacation to the others because we wanted to get something back at all. Wir haben den anderen den Urlaub absolut nicht bezahlt, um etwas dafür zu bekommen. We never thought that. Daran dachten wir gar nicht. But listen, this is just one example how taking care of the other interest primarily, you always get taken care of yourself. Es ist einfach ein Beispiel, dass immer für dich gesorgt wird, wenn du dich vorrangig um die Belange anderer kümmerst. Look at verse 5. Schau dir Vers 5 an. And consider the example that Jesus, the Anointed One, has set before us. Und betrachtet das Beispiel, das Jesus, der Gesalbte, uns gegeben hat. You know, many, many people have asked me about different things in my life. Viele haben mich zu unterschiedlichen Sachen in meinem Leben gefragt. How I think about money. Wie ich über Geld denke. How I think about position in leadership. Wie ich über Positionen in Leiterschaft denke. You know, how I think about serving. Was ich über Dienen denke. And many people ask me, where have you learned this? Etliche fragen dann, wo ich das gelernt habe. And my answer is always the same. Und meine Antwort ist immer die gleiche. I've learned it from Jesus. Ich habe es von Jesus gelernt. Sitting at the feet of Jesus, I've learned most things that I know. Sittend zu den Füßen Jesu habe ich das meiste gelernt, was ich weiß. And Paul said, consider the example that Jesus has set before us. Paulus sagt, betrachtet das Beispiel, das Jesus, der Gesalbte, uns gegeben hat. So, what's the context? Was ist der Kontext? Example in what? Beispiel wofür? Remember, the context is that you consider other people more important than yourself. Denk dran, der Kontext ist, andere wichtiger zu achten als dich selbst. The context is that you don't have any selfish ambitions whatsoever. Und keinerlei eigennützige Ziele zu verfolgen. That's the content. Das ist der Zusammenhang. So look. Also. Jesus gave us the most incredible example of selfishness. Jesus gab uns das wunderbarste Beispiel für Selbstlosigkeit. Selflessness. You can find several occasions where Jesus was tired. Du findest einige Begebenheiten, wo Jesus müde war. And when he saw the needs of people, he was immediately there to help. Aber als er die Nöte der Menschen sah, war er sofort da, um ihnen zu helfen. Think about when his cousin John the Baptist died. Erinnere dich, als sein Cousin Johannes der Täufer starb. This must have been such an incredible painful moment. Das muss ein wirklich schmerzhafter Moment gewesen sein. And the Bible says that he just wanted to withdraw himself to a quiet place with his disciples. Die Bibel berichtet, dass Jesus sich mit seinen Jüngern an einen ruhigen Ort zurückziehen wollte. But what happened? Doch, was geschah? The people knew where he was going. Die Leute wussten, wohin er ging. So they were there. Also kamen sie dorthin. You know, he didn't say, guys, my cousin has just died. This is a moment of grief. I see you in 3 weeks. Jesus sagte nicht, hey, mein Cousin ist gerade gestorben, jetzt ist die Zeit zu trauen. Wir sehen uns in 3 Wochen. He didn't say, psychology says, I have to go through the stages of grief. Er sagte nicht, Psychologen sagen, ich muss die Phasen der Trauerbewältigung durchleben. He gave us an example. Er gab uns stattdessen ein Beispiel. He forgot about himself and he healed all of these people. Er dachte nicht an sich selbst und heilte alle. And when Paul is telling us to live selflessly and consider other people more important than ourselves, wenn Paulus uns sagt, wir sollen selbstlos leben und andere wichtiger achten als uns selbst, he's telling us, look at the example of Jesus. Consider this. Dann spricht er davon, das Vorbild von Jesus zu betrachten und zu bedenken. Study his life, how selflessly he served. Studiere sein Leben, wie selbstlos er diente. Study his life, how he always considered the others so much more important than himself. Studiere, wie er die anderen immer viel wichtiger nahm als sich selbst. Keep considering your beautiful Jesus who said, hey, the greatest is going to be the servant of everybody. Betrachte deinen herrlichen Jesus, der sagte, hey, der Größte soll der Diener aller sein. Consider the Jesus who said, guys, please wash my feet because I'm tired. Schau dir Jesus an, er sagte, Leute, bitte wasch mir die Füße, denn ich bin müde. He didn't say that. Das sagte er nicht. He said, I'm gonna wash your feet. Sondern, ich will eure Füße waschen. Consider the Jesus that said that the Son of Man did not come to be served, but to serve. Befasse dich mit dem Jesus, der sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. And then Paul finishes with this statement. Dann schließt Paulus mit dieser Aussage. Let this mindset be your motivation. Lasst seine Denkweise zu eurer Motivation werden. My friend. Mein Freund. What motivates you to be selfless? Was motiviert dich dazu, selbstlos zu sein? What motivates you to consider the others more important than yourself? Was motiviert dich, die anderen wichtiger zu achten als dich selbst? What you can get out of it? Das, was du davon hast? That if you sow, you reap? Dass du erntest, wenn du säst? Or is your motivation the very mindset of Jesus Christ himself? Oder ist deine Motivation die gleiche Mentalität wie Jesus? You see, when I'm discouraged, looking at Jesus and his example is motivating me more than anything else. Wenn ich entmutigt bin, motiviert mich mehr als alles andere auf Jesus und sein Beispiel zu blicken. Oh, if we could only learn to look more at Jesus and let his own mindset be our motivation. Wenn wir doch nur lernen könnten, mehr auf Jesus zu schauen und uns von seiner Denkweise motivieren zu lassen. If you are motivated by how Jesus lived, by his attitude as he was a servant. Wenn du davon motiviert bist, wie Jesus gelebt hat, von seiner Haltung als Diener, there's no way any one of us could ever live selfishly. Dann ist es ausgeschlossen, dass du eigennützig lebst. Never. Ausgeschlossen. So I'm motivated by Jesus. Ich bin also von Jesus motiviert. I'm not motivated by future, but I'm motivated by a person, and that's called Jesus. Von nichts anderem, sondern von einer Person, und die heißt Jesus. Grab the mindset of Jesus. Ergreife die Mentalität Jesu. How selflessly he gave us his example. Wie selbstlos er uns ein Vorbild war. And let this motivate you. Und lass dich davon motivieren. See you tomorrow. Bis morgen.